Es war in der Tat so, in Treue zu den jüdischen Weltherrschaftszielen arbeiteten Brüder Freimaurer Deutschlands im ganzen Weltkriege gegen Kaiser und Reich und formten die öffentliche Meinung, je länger der Krieg dauerte, umso schärfer, so wie es der Erreichung des Zieles notwendig war. Im Deutschen Reichstag fand die Tätigkeit des Nuntius Pacelli und der Freimaurerei, unmittelbar unterstützt durch Grafen Tschernin, ihren Niederschlag in der berüchtigten Friedensresolution vom Yavetage 19.07.1917, deren Wortlaut die Brüder Sozialdemokraten trotz aller Kriegszensur vorzeitig veröffentlichen konnten. Die Zusammenarbeit von Juden, Jesuiten und Freimaurern hatte neue Früchte getragen. Sein Defätismus, das heißt sein bewusstes Arbeiten für die Judenziele, zwang Bruder von Bethmann, endlich den Posten als Reichskanzler zu verlassen, nachdem er schnell noch einen neuen Erlass des Kaisers über die Änderung des Wahlrechts in Preußen herbeigeführt hatte. Ich hatte erklärt, nicht länger mit dem Reichskanzler zusammenarbeiten zu können. Leider hielt ich ihn damals auch nur für defätistisch, noch nicht für einen ausgesprochenen, bewussten Verderber der Deutschen. Noch einmal schien dem deutschen Volk die Möglichkeit geschenkt zu sein, als Reichskanzler einen unabhängigen deutschen Mann zu erhalten, der mein Streben, das deutsche Volk zu retten, förderte. Der Nachfolger, Bruder von Bethmann-Hollwegs, Dr. Michaelis, war nicht diese Persönlichkeit. Es blieb alles beim Alten. Nur fehlte bei diesem Reichskanzler die bewusste Absicht, das Volk zu verderben. Auch ein Titane hätte nicht plötzlich Wandel schaffen können, selbst wenn er das Vorhandensein, das Wesen, die Ziele und Methoden der unsichtbaren Väter und ihrer gekauften Knechte für seine Person durchschaut hätte. Er wäre nicht Herr der geheimen Machenschaften geworden, die seinen Willen, Deutschland zu retten, allerorts sabotiert haben würden. Saßen doch die Mitglieder der Geheimorganisationen oder andere, die ihnen willfährig waren, an den wichtigsten Posten. Nur eine langjährige Aufklärung des gesamten deutschen Volkes vor Kriegsbeginn, so wie ich sie heute gebe, hätte erst dem Willen dieses Retters durch treue Mitarbeit des ganzen Volkes die Durchschlagskraft gesichert. Die Deutschen würden dann noch im letzten Augenblick verstanden haben, dass es, wie Bruder Prinz Max von Baden als Wissender am 5. Oktober 1918 sagte, für sie um Leben und Tod ging. Noch war die Kraft da, die das Leben erhalten konnte, trotz aller Teufelsarbeit der unsichtbaren Väter und ihrer Komplizen, trotz allen Blutes, das an der Front die Deutschen und ihrer Verbündeten für ihr und der anderen Goyim-Völker Leben vergossen hatten. Ein gewisses Gegenstück zur Friedensresolution in Deutschland war am 3. Juli die Amnestie, die der Kaiser von Österreich den politischen Verbrechern, darunter zum Beispiel dem Tschechen Bruder Kramarsch, gewährte. Sie offenbarte eine neue Schwäche der Doppelmonarchie, genauso wie die Friedensresolution für Deutschland. Am gleichen Tage, dem 19. Juli, dem Tag der Annahme der Friedensresolution im Deutschen Reichstage, schlug das deutsche Heer in Galizien die Russen entscheidend. Es brachte im Laufe des Herbstes durch weitere Angriffe an anderen Stellen der Ostfront den russischen Widerstand zum endgültigen Erlahmen, während im Westen die Flandernschlacht deutsches, englisches und flämisches Blut in Strömen fließen ließ, ohne die deutsche Front zu erschüttern. Im Osten trat jetzt das lang Ersehnte ein, dass Russland und damit auch Rumänien friedenswillig wurden. Dieses ungeheure, für Deutschland erlösende Geschehen konnte ihm das Leben sichern, hatte doch auch Ende Oktober das unvergleichliche deutsche Heer trotz aller Kämpfe und Anstrengungen im Osten und Westen den Italienern am Isonzo eine entscheidende Niederlage beigebracht, die noch entscheidender hätte werden können, wenn nicht auch da Mächte eingegriffen hätten, deren Wirken die Geschichte noch aufzuklären hat. Die Entente sah sich genötigt, zugunsten Italiens sogar die Westfront zu schwächen, an der bald darauf ein starker Gegenangriff der Deutschen bei Cambrai erfolgreich war. Die Möglichkeit war geschaffen, dass das deutsche Heer im Frühjahr 1918 im Westen zum Angriff schreiten und den Waffensieg des Weltkrieges erringen konnte. Die unsichtbaren Väter waren sich nicht im Unklaren über die sich für sie immer drohender gestaltende Kriegslage. Sie wussten, dass die Ententeheere ihr Schicksal nicht wenden konnten, da die Truppen der Vereinigten Staaten noch nicht zur Stelle waren. So arbeiteten sie weiter und mit immer stärkerer Kraft am Niedergang des Kriegswillens des deutschen Volkes und der übrigen Staaten des Viererbundes. Schon im Juli nach dem Siege der deutschen Truppen in Russland hatte der Jude, Jesuit und Freimaurer in einer Person, Erzberger, die berüchtigte Denkschrift des Grafen Tschernin bekannt gegeben, die dieser im April zur Einschüchterung der obersten Heeresleitung verfasst und später Bruder Erzberger vertraulich mitgeteilt hatte, damit ihre Preisgabe im edlen Zusammenspiel dieser beiden Jesuiten, wenn die Zeit dazu gekommen sei, erfolgen konnte, um den deutschen Sieg zu sabotieren. Die Veröffentlichung hatte denn auch durchaus die gewünschte Wirkung hinter der deutschen und hinter der feindlichen Front. Dann täuschte ein Friedensschritt des Papstes dem nach Frieden sich sehnenden deutschen Volke eine nie bestandene Friedensmöglichkeit vor. Er war die Fortsetzung der jesuitisch-freimaurerischen Tätigkeit der ersten Sommermonate des Jahres 1917 und getreu arbeiteten in Berlin Jude, Jesuit und Freimaurer zusammen unter Missbrauch des Friedenswillens des deutschen Kaisers. Die Brüder der Roten Arbeiterinternationale ließen eine Meuterei in der Marine ausbrechen. Während aber in Frankreich, wie wir sahen, Jude, Jesuit und Freimaurer die Meutereien durch Todesstrafen niedergekämpft hatten, stellten sich im Deutschen Reichstag die Mitarbeiter der unsichtbaren Väter schützend vor die Meuterer und Aufrührer. Der Reichstag wurde mit jeder Sitzung mehr der Ort revolutionären Wollens und defätistischer Stimmungsmache. Unruhe griff von hier aus und aus allen Logenkanälen in das Volk und insbesondere in die Arbeiterschaft. Weitere Versammlungen in Stockholm sorgten für die Übereinstimmung in der Arbeit der Brüder Arbeiter am Judenwerk und namentlich für eine Verbindung zwischen den deutschen und russischen Revolutionären, unter denen sich Lenin und Genossen durchgesetzt, so furchtbar wie es die unsichtbaren Väter über die Russen schon 1890 verhängten. Dem Juden Kerenski hatte seine Stammesgenossen zu seinem Abgang goldene Brücken gebaut.